Heimat lang. Weit über Berg und Tal, das Alp und Schall. Tirol, Tirol, Tirol, du bist mein Heimatland. Weit über Berg und Tal, das Alp und Schall. Die Schwalbe fliegt fort, die kehren wieder her. Thank you.